Schwarzrund Podcast. Ja, wie ihr hören könnt, ich habe ein neues Mikrofon und das hat einen ganz bestimmten Grund. Und zwar arbeite ich derzeit an den Hörbuchaufnahmen von Biskaya und von Quasi. Und dafür brauchte ich leider ein Mikrofon-Upgrade. Aber es macht auch sehr viel Spaß, damit zu spielen. Und dank der Crowdfunding-Kampagne geht das ja auch gar nicht von meinem Geld ab. Genau. Also ich habe jetzt das Podcaster-Mikrofon mir gekauft und übe damit. Also gerade ist der Sound noch nicht perfekt. Aber um für das Hörbuch bereit zu sein, mache ich jetzt bei einer Challenge diesen Monat mit und hoffe, dass euch das Spaß macht. Ich will versuchen, dazu begleitende Blogartikel zu schreiben. Ich muss mal schauen, ob ich dafür die Ressourcen habe. Ich habe das auf jeden Fall im Kopf und versuche das umzusetzen. Genau, ich habe von der Challenge von Jérôme Robinet erfahren, der ja coolerweise auch für meinen Roman hinten einen kleinen Satz, ein kleines Poem verfasst hat. Und diese Challenge läuft unter dem Hashtag Autorenwahnsinn. An dem Hashtag habe ich zwar direkt auch zwei Kritiken, also einerseits definiere ich mich nicht als Autor, sondern als Autorin und da gibt es ja ganz viele verschiedene und Gender und auch Nicht-Gender, die schreiben und deswegen ist das so das Erste. Und das andere ist die Frage, warum das gerade Wahnsinn heißen muss. Ich als verrückte Person, als neurodiverse Person finde das auch so ein bisschen anstrengend, dass immer jede Aktivität, die irgendwie nicht der Norm entspricht, in einem Alltag von 9-to-5-Jobs als Wahnsinn gleich markiert werden muss, weil natürlich AutorInnen nicht aufgrund des AutorInnenseins gleich unbedingt Psychopathologisierung erfahren. Aber ich habe lange überlegt. Jetzt ist ja schon der vierte Tag, also ich habe es ein bisschen sacken lassen und entschieden, dass ich trotzdem teilnehmen möchte, einfach in der Hoffnung, dass die Kritik dann vielleicht für ein nächstes Jahr umgesetzt wird. Genau, ich hole jetzt heute quasi die ersten vier Tage nach und versuche dann aber, das immer am gleichen Tag zu veröffentlichen, wie ich teilnehme. Und es wird einen gesammelten Blogpost dafür geben, wo dann auch die verschiedenen Podcasts nachhörbar sind. Ich merke gerade schon das erste Soundproblem. Das ist meine Roboterkette, die hier interagiert mit den Kopfhörern. Moment. Es ist also wirklich Learning by Doing. Ihr dürft live miterleben, wie Schwarzrund versucht, auf Mikrofone klarzukommen, die mich aufnehmen. Genau. Also, ich fange jetzt direkt an. Das Ganze wurde bekannt gegeben von einem Blog namens Schreibwahnsinn wieder. Genau. Und am ersten Tag geht es darum, einen Rückblick auf das Schreibjahr 2016 zu liefern. Und das war wahrscheinlich in meinem Leben das wichtigste Schreibjahr von allen. Das fing schon damit an, dass eigentlich klar war, worum es gehen wird, nämlich um meinen Roman Biskaya. Das ist ein afropolitaner Roman, ein queerer Roman, ein Berlin-Roman, ein afrofuturistischer Roman, ein Roman, der Neurodiversitäten verhandelt. Und da geht es um eine Sängerin namens Tew, die ist so zwischen 30 und 40 in dem Roman und lebt in Berlin, ist Musikerin, von Hauptberuf in der Hamburger Schule Musik unterwegs, also Vertreter der Musik, es ist eine sehr normierte Szene, sind zum Beispiel Tomte, Herrenmagazin und so weiter und so fort. Und sie lebt innerhalb dieser KünstlerInnenwelt, innerhalb eines KünstlerInnen-Kollektivhauses und versucht sich darin zu bewegen. Und ihr bester Freund ist Matthew, auch eine schwarze Person, auch queer, dem quasi das ganze Gebäude gehört, der ist bildender Künstler. Und es geht in dem Roman unter anderem darum, wie Tew auch versucht, eine neue Sprache für sich zu finden. Also bisher hat sie sehr versucht, so ein Trotzdem-Leben zu führen, würde ich sagen. Also trotzdem Hamburger Schule zu machen, obwohl sie kein Typ ist. Irgendwie trotzdem deutschsprachige Musik zu machen, obwohl sie schwarz ist und so weiter. Und jetzt versucht sie, ihre Identitäten aber darin mit aufzunehmen und zu vereinen. In dem Roman geht es auch um Psychopathologisierung. Es gibt sehr harte Krankenhausszenen, wo auch über Übergriffe verhandelt wird. Und das Buch ist aufgeteilt in drei Teile, die geteilt sind durch Bilder, die ich auch selber gemalt habe. Das war ein großer Schritt für mich, Bilder von mir in ein Buch zu geben oder überhaupt so in großer Form rauszugeben in die Welt. Und es gibt Songtexte, 5 Stück in dem Buch drin, genau, die von Tew geschrieben werden in verschiedenen Phasen ihres Lebens. Und es gibt auch immer kleine Snippets, die aus Songs stammen. Und ich habe versucht, mit den Formaten im Buch zu arbeiten, um verschiedene Textebenen betonen zu können. Also links gebunden, beziehungsweise im Blocksatz ist der Haupttext des Buches. Rechtsgebunden sind es dann eher Inneneinsichten in Tews Empfinden, vor allem in dissoziativen Momenten. Und mittig sind meistens die Songtexte. Dann gibt es auch noch Zeitungsartikel, die eingearbeitet werden und so. Genau. Das ist mein Projekt und darin ist zum Beispiel auch sehr viel schwarze deutsche Geschichte eingebunden, wie eben Anspielungen auf Anton Wilhelm Amo, der erste schwarze Akademiker in Deutschland vor Jahrhunderten. Es gibt Anspielungen auf Ahmed, der erste schwarze Deutsche, von dem wir Namen und Gesicht kennen, der eine sehr, sehr wichtige zentrale Rolle einnimmt in Tews Vergangenheit. Und es geht sehr viel um Diaspora, wenn diese Diaspora eben nicht direkt auf dem afrikanischen Kontinent zu verorten ist. Dafür habe ich die Insel Biscaya erschaffen, die an der europäischen Küste liegt, und habe die in deutsche Geschichte, DDR-Geschichte, europäische Geschichte versucht einzubinden als schwarzes Herkunftsland, bei dem eben keine Verortung möglich ist. Und mich damit auch mit dieser Frage beschäftigt, des schwarzen Europäerinnensein, was ja zum Beispiel auch bei Fatima el-Tajib verhandelt wird, anders europäisch als Themengebiet. Genau, das war mein Schreibjahr 2016 vor allem. Ich habe auch viele Poems geschrieben, ich habe Sachen veröffentlicht, unter anderem in der zweiten Ausgabe der Politisch Schreiben. Ich habe, was gar nicht so nach draußen ging, eigentlich noch gar nicht, angefangen mit dem, was mein Jahr 2017 bestimmen wird. Das erzähle ich dann aber gleich bei Tag 2. Aber genau, das Jahr 2016 war wirklich sehr geprägt von diesem Roman, weil ich dafür sehr viele Textformen auch einfach schreiben musste. Und klar, auch Unitexte habe ich geschrieben und teilweise veröffentlicht. In Amissi zum Beispiel einen Text zum Thema Veganismus und als zweite Person positioniert sein und Feminismus und wie das ineinander greift. Also da wurde ich auch ziemlich angefeindet von der weißen veganen Community und das war amüsant, weil alles, was ich in dem Text so prognostiziert habe, danach quasi als Beweis nochmal durchgeführt worden ist von der weißen, von den weißen veganen Communities. Das fand ich sehr spannend. Hat mich nicht wirklich verletzt, muss ich leider dazu sagen, weil ich mittlerweile von dieser Szene oder eigentlich immer so weit entfernt war und mein Vegansein so sehr in anderen Dingen verortet ist, dass mich das nicht so richtig tangiert hat. Ansonsten habe ich auch an kürzeren Sachen gearbeitet, an Kurzgeschichten, an Konzepten, neue Exposés geschrieben. Die werden aber alle noch ein paar Jahre brauchen, bis die in die Welt hinausgehen. Genau, das war der Tag 1 der Challenge. Yay! Schnitt! Nächste Challenge, weil heute schon der 4. Januar ist. Ihr das wahrscheinlich frühestens am 5. Januar hören werdet. Genau, der zweite Tag, da ist die Challenge ein Satz deines aktuellen Projektes. Huh, da muss ich mal reingucken. Ich verrate erstmal, was mein aktuelles Projekt ist. Und zwar ist das, oh Gott, das auszusprechen. Also, für Biscaya war ja klar, dass es eine Musikerin sein soll. Das war mir ganz, ganz früh klar. Was mir erst später klar geworden ist, dass es bedeutet, dass ich Songtexte brauche. Und dass ich die schreiben muss. Und dann fiel mir auf, dass ich die wahrscheinlich auch singen muss. Also wenigstens so lange, bis ich mir leisten kann, die einsingen zu lassen von jemandem, der professionell singt. Und so habe ich mich aber dem Thema Musik für mich wieder angenähert. Moment, kurz das Kabel rüber tun. Da brauche ich noch eine professionellere Lösung hier. Das macht sehr unschöne Geräusche. So ist es, glaube ich, besser. Naja, wir versuchen das. Genau, also so habe ich mich dem Thema Songtexte wieder angeordnet für mich selber. Und ich habe schon längere Zeit so einen Wunsch. Ich weiß nicht, Wunsch trifft es nicht, so ein Traum, dass Schwarze Rund vielleicht auch musikalischen Kram macht. Genau, wenn ihr im Hintergrund rascheln hört, ist das nicht immer meine Schuld. Manchmal ist das auch der Vierbeiner, der mit mir die Wohnung sich teilen muss und der mich gerade erneut von meinem sehr großen Sofa drängelt. Genau. Und gerade arbeite ich daran. Monkey sitzt ungemütlich, wollte euch das nur durch Geräusche mitteilen. Genau. Und gerade arbeite ich daran, Rap-Texte zu schreiben. Oh mein Gott, aufregend. Ja, ist ja eigentlich meine Geschichte, darf ich ja auch. Bin ja schwarze Person, bin Latinx, also hey, it's mine. Aber trotzdem habe ich ganz große Schamgeschichten dabei, weil mir Gesang relativ früh erklärt worden ist, dass das nicht so meins ist, weil ihr alle so toll seid und bei meinen Shows mir so oft gesagt habt, ich soll das aber mal machen und dass ihr das ganz gut findet, wenn ich auf der Bühne singe, versuche ich jetzt, mich dem Thema anzunähern. Und 2017, es hat auf jeden Fall für mich den Titel Musik und mich dem anzunähern. Und jetzt soll ich euch zwei Zeilen oder eine Zeile verraten, weil es halt eben ein Songtext ist, würde ich eher zwei Zeilen machen. Ich schau mal. Was steht denn genau in den Regeln? Erster Satz deines aktuellen Projektes. Oh Gott, das ist natürlich bei gebrainstormten Sachen ganz schlimm. Okay, ich versuch's mal. Oh mein Gott, ich muss das Ding definitiv ungeschnitten hochladen, sonst schneide ich das raus. Bremer Nebel ziehen Schlieren, unter ihnen bewegen sich nur jene, die wie immer verlieren, haben ihre Hoffnungslosigkeit in der richtigen Stadt versetzt, vermeiden Wutkühle, versteckt Verzweiflung, bleibt weiterhin beschissenes Stadtgesetz, selbst für deutsche Verhältnisse in weißen Landen fühlst du dich hier wenigstens dafür nie verstanden. Hoffe nicht auf Veränderung, Hansen setzen weiterhin auf Kalt und du bewahrst weiterhin doch deine Haltung. Genau, daran arbeite ich gerade, fühlt sich noch sehr komisch an. Aber hey, dafür ist diese Challenge vielleicht auch da und gut, sich das zu trauen. Bitte entfolgt mir jetzt nicht. Genau, das war Challenge 2. Yay! Okay, Tag 3. Inspiration für das aktuelle Projekt. Das ist schwer zu sagen, weil ich zu viele MusikerInnen feiere und liebe. Also auf jeden Fall mein Vater so, weil der halt professioneller Sänger ist, ich einfach immer mit Musik in Kontakt war und Musik immer ein legitimer Grundstein fürs Leben war und mir das auch nie irgendwie angezweifelt worden ist, also von seiner Seite. Deswegen auf jeden Fall Kudos an meinen Papa, der singt auch richtig cool auf YouTube, könnt ihr einfach bei YouTube schauen, Hector Perez, also geschrieben Hector Perez, natürlich anders ausgesprochen, Hector Miguel Perez. Großartiger Sänger. Ich bin sehr neidisch auf seine Stimme. Er war früher in vielen Bands echt ziemlich erfolgreich. Jetzt gerade singt er nur im Badezimmer heimlich auf YouTube für mich und meine Geschwister und die Familie. Aber er hat gesagt, ich darf euch das erzählen. Also go for it. Hört euch das an, dann wisst ihr, warum ich solche Minderwertigkeitskomplexe habe. Genau. Das ist auf jeden Fall eine Inspiration für meine aktuellen Projekte. Ansonsten natürlich von der Sprachgestaltung her. Und so sind es vor allem schwarze Personen. Das geht in verschiedene Richtungen und die werden auch alle nicht rauszuhören sein bei mir, weil ich bin definitiv nicht gut genug dafür. Aber so, was mich bei Musik inspiriert oder mir immer wieder klar macht, dass Musik irgendwie wichtig und großartig ist, ist unter anderem Nicki Minaj, Amewu, auf jeden Fall Missy Elliott. Ja, ich glaube, das sind erstmal so die drei, die ich mich jetzt traue zu nennen. Charlotte Emmons auf jeden Fall so vom Flow her auch sehr schön. Ich mag dieses sehr ruhige bei ihr total gerne. Genau, das sind auf jeden Fall so ein paar Leute, die mir sehr wichtig sind. Und ich überlege gerade, ob mir noch jemand einfällt, der total relevant ist. Genau, Inspiration auch außerdem weiterhin auf jeden Fall Ear Bound Sound bzw. Dembélé und East Delee von oder halt Frank A. Delee von Seed, die mich auf jeden Fall auch sehr prägen in dem, was ich liebe und was ich irgendwie cool finde. Aber wie gesagt, ich komme da an alles nicht ran und meine Musik wird definitiv ganz anders klingen und definitiv dann niemals rankommen. Also das würde ich mir niemals auf die Kappe schreiben, nur inspirieren tut es mich auf jeden Fall. Genau, das zu dem Challenge-Tag. Wo sind wir jetzt? Dein Schreibgerät, yay! Mein Schreibgerät ist das, wo ich gerade reinspreche, ganz doll, also Mikrofone. Ich arbeite relativ viel mit Dragon Naturally Speaking. Das ist eine Software, die aufschreibt, was du sprichst. Und daran hängt mein nächstes Schreibgerät. Das ist mein Laptop. Da arbeite ich vor allem mit Patchwork. Patchwork, hört ihr? Kein P. Ich habe nämlich einen Popschutz jetzt. Oh mein Gott, ich fühle mich so professionell. Genau, ich arbeite mit Patchwork, das ist eine Autorensoftware, auch wieder Autorensoftware. Ich nutze sie trotzdem, auch wenn sie nicht für mich gedacht ist. Die ist auf Deutsch, das ist vor allem der große Vorteil daran. Die kostet jetzt mittlerweile relativ viel Asche. Ich habe sie damals noch für 50 gekriegt mit 3 Lizenzen. Mittlerweile kostet sie das Doppelte. Für mich war sie es auf jeden Fall wert. Na gut, ich habe es auch finanziert gekriegt durch die Crowdfunding, aber trotz allem, ich hätte es auch selber investiert, wenn ich damals die Kohle gehabt hätte. Einfach weil sie alles so unglaublich gut organisiert, von sich, also von Haus aus einfach alles in 5 Millionen Formen sichert und speichert und überhaupt. Also ich hatte einfach keinen einzigen Datencrash, seitdem ich in Patchwork mit dem Roman war. Und das ist für mich einfach Gold wert. Ich habe auch mittlerweile meine ganzen schwarze Rundtexte in einem Patchwork-Projekt drin. Heißt, ich konnte mir jetzt einfach ganz schnell mal eben so einen A4-Ordner ausdrucken von all meinen Poems und Kurzgeschichten und so. Das waren irgendwie so 5 Klicks und dann habe ich das gleich als E-Book oder PDF oder was auch immer ich möchte oder ODT oder DOC-Datei. Und dann habe ich gemerkt, A4 ist total doof für die Bühne und ich brauche eine größere Schriftart. Und das waren wieder so 5 Klicks. Jetzt habe ich das gebunden als A4-Heft. Einfach alles, was ich seit dem Jahr 2003 geschrieben habe. Und so sehr mich auch der Name des Programms nervt und es mich auch nervt, dass der Namensgenerator extrem rassistisch ist, würde ich trotzdem die Software empfehlen. Einfach, weil sie so eine riesengroße Erleichterung ist, sie auf Deutsch ist, der Support sehr, sehr schnell und gut ist. Der Typ schreibt euch irgendwie ratzfatz neue Programmfeatures und wenn Deutsch eure Hauptsprache ist im gesprochenen Wort und von dem Projekt, ist es auf jeden Fall super empfehlenswert, damit zu arbeiten. Auf jeden Fall viel empfehlenswerter wie Docs oder so, weil die einfach sehr, sehr fehleranfällig sind. Es ist sehr schwer, damit später Korrekturphasen durchzuarbeiten. Dabei unterstützen einen Schreibsoftwares einfach unglaublich doll, also was Wortwiederholung angeht, was Rechtschreibfehler angeht, was Stilüberprüfung, Satzlänge und so weiter und so fort angeht. Also ihr könnt einfach sehr viel von der Lektorationsprozess selber übernehmen. Das war mir total wichtig, dass ich einfach sehr viel schon selber erarbeiten konnte, bevor ich das an den Verlag gegeben habe. Genau. Und deswegen würde ich Patchwork auf jeden Fall trotzdem empfehlen, halt mit diesen kleinen Einschränkungen. Ich brauchte den Namensgenerator nicht so sehr, beziehungsweise nur für Kartoffeln in dem Buch und dafür funktioniert er sehr gut. Genau, damit arbeite ich und dann bin ich halt Verfechterin des Bullet Journals, also habe ich natürlich auch ein Projekt Bullet Journal gehabt für Biskaya und darin habe ich meine ganzen Strukturen, die ich handschriftlich schreiben musste, um irgendwie klarzukommen, darin gehabt und meine ganzen Sticky Notes, weil ich vor allem die Songtexte mit Sticky Notes gebaut habe und genau, also das waren eigentlich so meine Hauptmodule. Geschrieben habe ich vor allem mit Dragon direkt in Patchwork hinein. Und wenn ich Sachen entworfen habe, beziehungsweise die Songtexte, die habe ich per Hand geschrieben, weil das für mich ganz wichtig war. Einfach vom Material her, das kommt ja auch immer so ein bisschen drauf an. Und dafür habe ich dann meine Bullet Journal Struktur genutzt. Da hatte ich dann A4 Leuchtturm, ganz klassisch, Punkte. Nee, liniert. Hatte ich gleich liniert, genau wegen den Songtexten nämlich. Da hatte ich die Slim-Version, also das Dünne. Und mehr habe ich auch gar nicht gebraucht. Also so 122 Seiten sind schon relativ viel zu füllen, wenn du nicht den Haupttext da drin schreibst. Und ansonsten habe ich natürlich auch generell immer mein Bullet Journal dabei, also mein reguläres, wo mein ganzes Leben drin stattfindet. Heißt, da habe ich auch öfter Zeilen reingeschrieben, Notizen gemacht und so weiter und so fort. Also ich habe schon ziemliche Zettelberge trotzdem produziert, aber das war auch okay. Das war mir das Buch auf jeden Fall wert. Und genau, das ist jetzt Tag 4 und ich nehme jetzt noch. Nee, ist schon Tag 5, genau. Und das war für mich der erste Teil von dem Hashtag AutorInnenwahnsinn. Ich muss das vielleicht für mich umformulieren. Ich will das nicht so oft sagen. Hashtag Autorinnenleben. Schreibendenleben. Hashtag Schreibendenleben vielleicht. Ich weiß es noch nicht genau. Das wird sich noch herausstellen. Es sind 31 Tage im Januar. Mal gucken, ob ich das alles im Januar schaffe. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine okay Zeit und gute Methoden, mit dem Leben umzugehen. Und ein gutes Schreiben, falls ihr schreibt. Ein gutes Nichtschreiben, falls ihr nicht schreibt. Und ja, alles Liebe, eure Schwarzrund.